hast recht, Ärger, das hab ich. Durch an die Straße weg, denn denn denn du bist weg. Durch an die Straße weg, denn denn denn du bist weg. Ja. Pass recht, Fast recht!